Welcome to Rosetta Stone Audio Companion, a series of audio activities designed to reinforce the lessons in your Rosetta Stone software course. After completing your lesson in the software, you can practice speaking and pronunciation when you're away from the computer. Simply listen to the native speaker, picture the meaning, and repeat. Level 1, Unit 1, Language Basics. Lesson 1, Pronunciation. Listen and repeat. Essen. Essen. Essen. Der Junge. Jung. Junge. Kochen. Kochen. Kochen. Das Mädchen. Mädchen. Mädchen. Ist. Ist. Der Mann. Der Mann. Rennt. Rennt. Liest. Liest. Die Frau. Die Frau. Schwimmt. Schwimmt. Lesson 1, Vocabulary. Listen and repeat. Der Junge. Der Mann. Jungen. Das Mädchen. Männer. Die Frau. Frauen. Mädchen. Lesson 1, Phrases. Listen and repeat. Das Mädchen trinkt. Der Junge trinkt. Das Mädchen isst. Der Junge isst. Der Mann trinkt. Das Mädchen rennt. Der Junge rennt. Der Mann rennt. Der Mann liest. Die Frau rennt. Die Frau liest. Die Frau trinkt. Die Frau isst. Der Junge liest. Die Mädchen trinken. Die Männer trinken. Die Jungen lesen. Die Frauen essen. Die Männer rennen. Die Frauen lesen. Die Jungen essen. Die Mädchen rennen. Die Frauen trinken. Die Männer lesen. Er rennt. Sie trinkt. Sie essen. Sie lesen. Sie rennt. Sie rennen. Er kocht. Sie kocht. Sie kochen. Die Jungen schwimmen. Das Mädchen schwimmt. Der Mann schwimmt. Die Frauen schwimmen. Der Mann kocht. Die Männer kochen. Der Mann isst. Die Männer essen. Die Frau schwimmt. Die Frauen rennen. Er schwimmt. Er schreibt. Sie schreiben. Sie schwimmen. Die Mädchen lesen. Das Mädchen liest. Die Mädchen schreiben. Das Mädchen schreibt. Sie liest. Er trinkt. Sie schreibt. Er isst. Sie isst. Lesson 2. Pronunciation. Listen and repeat. Das Wasser. Was? Sir. Wasser. Der Kaffee. Ka. Fee. Kaffee. Die Zeitung. Zei. Tung. Zeitung. Die Katze. Katze. Katze. Die Bücher. Bücher. Bücher. Ja. Ja. Der Reis. Der Reis. Die Milch. Die Milch. Das Brot. Das Brot. Der Mann. Der Mann. Lesson 2. Vocabulary. Listen and repeat. Der Kaffee. Der Apfel. Die Frau. Das Pferd. Das Ei. Die Zeitung. Das belegte Brot. Der Junge. Der Mann. Ein Hund. Das Mädchen. Die Milch. Der Hund. Frauen. Ein Stift. Das Auto. Ein Pferd. Mädchen. Jungen. Die Katze. Das Fahrrad. Ein Auto. Männer. Ein Buch. Ein Fisch. Das Brot. Eine Zeitung. Eine Katze. Ein Fahrrad. Brot und Wasser. Lesson 2. Phrases. Listen and repeat. Sie isst einen Apfel. Er isst Reis. Sie essen Eier. Sie essen belegte Brote. Der Mann rennt. Die Frau läuft. Das Mädchen rennt. Der Junge läuft. Sie essen Äpfel. Er fährt Auto. Sie lesen Zeitung. Sie liest ein Buch. Er hat eine Katze. Sie hat einen Hund. Sie haben eine Zeitung. Er hat ein Auto. Sie hat belegte Brote. Sie haben ein Pferd. Er hat Bücher. Sie hat einen Fisch. Sie haben Stifte. Das Mädchen isst. Der Junge isst. Das Pferd frisst. Der Fisch schwimmt. Die Katze schläft. Der Hund frisst. Das Pferd rennt. Sie lesen. Sie laufen. Sie schlafen. Das Kind rennt. Die Kinder rennen. Der Erwachsene liest. Die Erwachsenen lesen. Der Mann fährt. Der Junge fährt nicht. Die Frau fährt. Das Mädchen fährt nicht. Sie schwimmen. Sie schwimmen nicht. Er schläft. Er schläft nicht. Der Hund rennt. Der Hund rennt nicht. Die Jungen haben Wasser. Die Jungen haben kein Wasser. Lesson 2, Speaking. Listen and repeat. Guten Tag. Er schläft. Sie schläft. Sie schlafen. Was ist das? Das ist ein Apfel. Das ist eine Zeitung. Das ist eine Katze. Das ist ein Fahrrad. Das ist ein Ei. Das ist ein Stift. Das ist ein Fisch. Das ist Reis. Schläft er? Ja, er schläft. Schläft sie? Nein, sie schläft nicht. Schwimmt der Hund? Schwimmt das Pferd? Liest sie Zeitung? Nein. Liest sie ein Buch? Ja. Isst er einen Apfel? Auf Wiedersehen. Lesson 3, Pronunciation. Listen and repeat. Die Zeitung. Zai. Tung. Zeitung. Guten Tag. Guten. Guten Tag. Das Auto. Au. To. Auto. Der Apfel. A. Pfel. Apfel. Die Eier. Ei. Er. Eier. Die Bälle. Bell. Le. Bälle. Gelb. Gelb. Blau. Blau. Weiß. Weiß. Rot. Rot. Die Frau. Die Frau. Lesson 3, Vocabulary. Listen and repeat. Schwarz. Grün. Ein Fahrrad. Brot und Wasser. Mädchen. Die weiße Milch. Ein Auto. Die Milch. Ein Fisch. Der Apfel. Das Mädchen. Weiß. Der rote Apfel. Das Fahrrad. Eine Katze. Der Hund. Jungen. Das Auto. Die Frau. Das gelbe Ei. Rot. Männer. Die Katze. Der Mann. Frauen. Blau. Der Junge. Gelb. Das Ei. Ein Hund. Lesson 3, Phrases. Listen and repeat. Die Milch ist weiß. Der Reis ist weiß. Das Auto ist grün. Der Apfel ist grün. Das Fahrrad ist grün. Das Auto ist rot. Die Autos sind rot. Die Katze ist schwarz. Die Katzen sind schwarz. Der Fisch ist rot. Die Fische sind rot. Das Fahrrad ist gelb. Die Fahrräder sind gelb. Es ist rot. Sie sind weiß. Er ist gelb. Sie sind grün. Er ist schwarz und weiß. Sie sind rot. Er ist blau und grün. Der Hund ist schwarz. Der Hund ist weiß. Die Katze ist weiß. Das Gras ist grün. Der Himmel ist blau. Der Mond ist weiß. Die Sonne ist gelb. Die Blume ist rot. Das Auto ist weiß. Der Ball ist grün. Die Blume ist klein. Das Ei ist klein. Die Eier sind klein. Die Blumen sind groß. Die Bücher sind groß. Der Fisch ist groß. Das Ei ist groß. Der Hund ist groß. Der Hund ist klein. Die Blumen sind klein. Er ist ein Schüler. Sie ist eine Schülerin. Er ist Polizist. Sie ist Lehrerin. Er ist Arzt. Sie sind Schüler. Lesson 3: Speaking. Listen and repeat. Guten Tag. Ich bin kein Lehrer. Ich bin Arzt. Ich bin kein Arzt. Ich bin ein Schüler. Ich bin kein Schüler. Ich habe ein grünes Buch. Ich habe ein gelbes Buch. Ich habe ein rotes Buch. Sie haben ein grünes Buch. Sie haben ein gelbes Buch. Sie haben ein rotes Buch. Was trinken Sie? Ich trinke Wasser. Was essen Sie? Ich esse Reis. Was haben Sie? Ich habe ein belegtes Brot. Ich habe einen Stift. Ich bin Lehrerin. Wir sind Lehrer. Ich bin ein Mädchen. Wir sind Mädchen. Wir sind Jungen. Wir sind Polizisten. Wir sind Ärzte. Ich habe ein rotes Fahrrad. Wir haben grüne Fahrräder. Ich habe rote Äpfel. Wir haben grüne Äpfel. Was macht der Mann? Der Mann kocht. Was macht die Frau? Die Frau liest. Was macht der Junge? Der Junge rennt. Was macht der Arzt? Der Arzt schreibt. Was macht der Polizist? Der Polizist fährt.

Vier Jungen. Fünf Zeitungen. Schuhe. Die Frau. Ein Hemd. Vier Männer. Drei Katzen. Sechs Mädchen. Drei. Ein Auto. Zwei. Eins. Die Schuhe. Das Kleid. Lesson 4. Phrases. Listen and repeat. Hier ist ein Fisch. Hier ist ein Buch. Hier ist eine Frau. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Kind. Hier ist ein Handy. Hier sind 5 Fische. Hier sind 3 Bücher. Hier sind 4 Frauen. Hier sind 6 Eier. Hier sind 2 Kinder. Hier sind 2 Handys. Hier sind 3 Bälle. Hier ist ein Bett. Hier sind 4 Schlüssel. Hier ist eine Tasse. Hier sind 4 Stühle. Hier sind 2 Tische. Hier sind 3 Telefone. Hier ist ein Ball. Hier sind 3 Stühle. Hier ist ein Tisch. Hier sind 3 Eier. Hier sind 5 Eier. Hier sind 4 Tassen. Hier sind 6 Tassen. Das Mädchen trägt ein T-Shirt. Der Junge trägt kein T-Shirt. Die Frau trägt Schuhe. Der Mann trägt keine Schuhe. Die Frau trägt ein Kleid. Die Frau trägt einen Rock. Die Frau trägt eine Hose. Die Frau trägt einen Hut. Er kauft einen Hut. Sie kauft 2 Hüte. Er kauft 3 T-Shirts. Sie kauft 4 T-Shirts. Der Mann trägt einen Mantel. Der Mann kauft einen Mantel. Der Mann trägt einen Hut. Der Mann kauft einen Hut. Lesson 4. Speaking. Listen and repeat. Guten Tag. Wie viele Stühle sind hier? Hier sind 6 Stühle. Wie viele Telefone sind hier? Hier sind 5 Telefone. Wie viele Betten sind hier? Hier sind 2 Betten. Ich kaufe einen Rock. Ich trage einen Rock. Ich kaufe eine Hose. Ich trage eine Hose. Wer ist? Der Polizist ist. Wer liest? Die Schüler lesen. Wer trinkt? Die Frauen trinken. Wer schreibt? Das Mädchen schreibt. Wer hat den Hut? Die Frau hat den Hut. Wer hat den Ball? Der Junge hat den Ball. Wer hat die Bücher? Die Mädchen haben die Bücher. Wer hat die Zeitung? Der Arzt hat die Zeitung. Wer trägt Schuhe? Ich trage Schuhe. Wer trägt Hüte? Wir tragen Hüte. Wer läuft? Wir laufen. Wer rennt? Wir rennen. Wie viele Bäume sind hier? Hier sind 3 Bäume. Hier sind 4 Bäume. Wie viele Schüsseln sind hier? Hier ist eine Schüssel. Wie viele Kinder sind hier? Hier sind 6 Kinder. Was ist das? Das ist Wasser. Das ist ein Teller. Das ist ein Fahrrad. Wie viele Fahrräder sind hier? Hier sind 3 Fahrräder. Wer hat ein Fahrrad? Sie hat ein Fahrrad. Hat sie ein Fahrrad? Ja. Auf Wiedersehen. Lesson 4, Conversation. Listen. Wie viele Tassen haben Sie? Wir haben 4 Tassen. Wie viele belegte Brote haben Sie? Wir haben 5 belegte Brote. Wie viele Schüsseln haben Sie? Ich habe 3 Schüsseln. Wie viele Teller haben Sie? Ich habe 2 Teller. Listen again. Wie viele Tassen haben Sie? Wir haben 4 Tassen. Wie viele belegte Brote haben Sie? Wir haben 5 belegte Brote. Wie viele Schüsseln haben Sie? Ich habe 3 Schüsseln. Wie viele Teller haben Sie? Ich habe 2 Teller. Listen and repeat. Wie viele Tassen haben Sie? Wir haben 4 Tassen. Wie viele belegte Brote haben Sie? Wir haben 5 belegte Brote. Wie viele Schüsseln haben Sie? Ich habe 3 Schüsseln. Wie viele Teller haben Sie? Ich habe 2 Teller. Listen again. Wie viele Tassen haben Sie? Wir haben 4 Tassen. Wie viele belegte Brote haben Sie? Wir haben 5 belegte Brote. Wie viele Schüsseln haben Sie? Ich habe 3 Schüsseln. Wie viele Teller haben Sie? Ich habe 2 Teller. Welcome to Rosetta Stone Audio Companion, a series of audio activities designed to reinforce the lessons in your Rosetta Stone software course. After completing your lesson in the software, you can practice speaking and pronunciation when you're away from the computer. Simply listen to the native speaker, picture the meaning, and repeat. Level 1, Unit 2, Greetings and Introductions. Lesson 1, Pronunciation. Listen and repeat. Die Schwester. Schwester. Schwester. Das Handy. Handy. Handy. Das Wasser. Wasser. Wasser. Der Vater. Vater. Vater. Die Tochter. Tochter. Tochter. Freundinnen. Freundin. Nen. Freundinnen. Schwarz. Schwarz. Zwei. Zwei. Zwölf. Zwölf. Pferd. Pferd. Lesson 1, Vocabulary. Listen and repeat. Ein Baby. Zwei. Sieben Stifte. Acht Stühle. Null. Sieben Babys. Elf Blumen. Elf. Die Tochter. Eine Familie. Elf Schüsseln. Der Sohn. Die Frau. Der Mann. Eins. Zwölf. Acht. Das Mädchen. Neun. Zwölf Bälle. Neun Äpfel. Zehn Teller. Sechs. Die Mutter. Acht Eier. Neun Hüte. Zwölf Schlüssel. Der Vater. Drei. Zehn. Zehn Tassen. Sieben. Lesson 1, Phrases. Listen and repeat. Ein Mann und ein Hund. Eine Frau und ihr Hund. Ein Mädchen und ein Pferd. Ein Polizist und sein Pferd. Eine Frau und ihr Auto. Eine Frau und ihre Katze. Ein Mann und sein Auto. Ein Mann und seine Katze. Sie essen ihr belegtes Brot. Sie essen ihre belegten Brote. Sie lesen Ihre Zeitung. Sie lesen Ihre Zeitungen. Sie lesen Ihr Buch. Sie lesen Ihre Bücher. Sie liest Ihr Buch. Er liest sein Buch. Sie essen Ihre Äpfel. Sie isst Ihren Apfel. Er isst seinen Apfel. Eine Frau und ihre Kinder. Ein Vater und seine Tochter. Eltern und ihre Söhne. Eine Mutter und ihr Baby. Ein Vater und seine Kinder. Ein Mann und seine Frau. Eltern und ihre Tochter. Der Vater und seine Söhne spielen. Die Mutter und ihre Töchter spielen. Der Junge und sein Hund spielen. Die Frau und ihre Katze spielen. Sie ist ein Jahr alt. Sie ist 2 Jahre alt. Sie ist 3 Jahre alt. Sie ist 4 Jahre alt. Sie ist 5 Jahre alt. Sie ist 6 Jahre alt. Sie ist 7 Jahre alt. Sie ist 8 Jahre alt. Lesson 1. Speaking. Listen and repeat. Wer spielt? Wer schläft? Wer isst? Wer trinkt? Das ist mein Vater. Das ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Das ist mein Fahrrad. Das ist mein Bett. Das ist meine Freundin. Das sind meine Freundinnen. Das ist mein Bruder. Das sind meine Brüder. Das sind meine Schwestern. Das ist mein Baby. Das sind meine Kinder. Das ist meine Mutter. Das sind meine Söhne. Das ist meine Schwester. Das sind meine Eltern. Wir haben 2 Söhne. Wir haben 4 Töchter. Wir haben 1 Sohn und 3 Töchter. Er ist 6 Jahre alt. Sie ist 7 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 5 Jahre alt. Ich bin 4 Jahre alt. Ich bin 10 Jahre alt. Wie alt ist er? Er ist 12 Jahre alt. Wie alt ist sie? Sie ist 9 Jahre alt. Ich bin 9 Jahre alt. Du bist meine Freundin. Sie sind mein Arzt. Du bist meine Frau. Sie sind mein Lehrer. Schläfst du? Was machst du? Ich lese. Essen Sie? Nein. Was machen Sie? Ich schreibe. Lesson 1. Conversation. Listen. Das ist unser Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist unsere Mutter. Das ist meine Mutter. Das sind unsere Kinder. Das sind unsere Eltern. Listen again. Das ist unser Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist unsere Mutter. Das ist meine Mutter. Das sind unsere Kinder. Das sind unsere Eltern. Listen and repeat. Das ist unser Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist unsere Mutter. Das ist meine Mutter. Das sind unsere Kinder. Das sind unsere Eltern. Listen again. Das ist unser Sohn. Das ist mein Sohn. Das ist unsere Mutter. Das ist meine Mutter. Das sind unsere Kinder. Das sind unsere Eltern. Listen. Schläfst du? Nein. Was machst du? Ich lese. Listen again. Schläfst du? Nein. Was machst du? Ich lese. Listen and repeat. Schläfst du? Nein. Was machst du? Ich lese. Listen again. Schläfst du? Nein. Was machst du? Ich lese. Listen. Essen Sie? Nein. Was machen Sie? Ich schreibe. Listen again. Essen Sie? Nein. Was machen Sie? Ich schreibe. Listen and repeat. Essen Sie? Nein. Was machen Sie? Ich schreibe. Listen again. Essen Sie? Nein. Was machen Sie? Ich schreibe. Lesson 2. Pronunciation. Listen and repeat. Schuhe. Schuh. Schuhe. Das Fenster. Fen. Ster. Fenster. Spielen. Spielen. Spielen. Die Familie. Fa. Mi. Lie. Familie. Lieben. Li. Ben. Lieben. Die Schüssel. Schüssel. Schüssel. Das Spülbecken. Spül. Bä. can. Spülbecken. Der Fernseher. Fern. See. Fernseher. Der Stuhl. Der Stuhl. Tür. Tür. Lesson 2, Vocabulary. Listen and repeat. Die Wohnung. Ein Computer. Das Spülbecken. Das Fenster. Der Sohn. Ein Badezimmer. Ein Spülbecken. Eine Küche. Der Vater. Eine Toilette. Das Badezimmer. Die Mutter. Ein Fenster. Das Haus. Der Fernseher. Die Computer. Die Toilette. Eine Familie. Die Tür. Die Tochter. Der Computer. Der Laptop. Eine Tür. Ein Haus. Ein Wohnzimmer. Das Radio. Das Wohnzimmer. Eine Wohnung. Die Küche. Ein Radio. Ein Fernseher. Lesson 2, Phrases. Listen and repeat. Der Computer ist im Auto. Die Schlüssel sind im Schuh. Die Katze ist im Hut. Die Katze ist im Haus. Die Katze ist auf dem Haus. Die Äpfel sind in der Schüssel. Die Schüssel ist auf dem Tisch. Der Tisch ist in der Küche. Die Küche ist im Haus. Der Junge ist im Haus. Das Mädchen ist in der Wohnung. Die Familie ist im Haus. Die Frau ist in der Wohnung. Der Mann ist im Esszimmer. Die Katze ist im Schlafzimmer. Die Familie ist im Esszimmer. Der Laptop ist im Schlafzimmer. Die Küche ist grün. Das Schlafzimmer ist grün. Das Badezimmer ist grün. Das Wohnzimmer ist grün. Das Esszimmer ist grün. Das Haus ist grün. Die Katze ist unter dem Tisch. Der Hund ist unter dem Hemd. Die Jungen sind unter dem Bett. Der Mann ist auf dem Auto. Der Mann ist im Auto. Der Mann ist unter dem Auto. Der Mann steht. Der Junge sitzt. Der Hund liegt. Das Mädchen sitzt. Die Katze liegt. Die Mutter sitzt in der Küche. Die Tochter sitzt im Wohnzimmer. Der Sohn steht im Wohnzimmer. Der Vater steht in der Küche. Der Großvater liegt im Wohnzimmer. Die Großmutter liegt im Gras. Die Frau steht. Die Frau sitzt. Die Frau liegt. Lesson 2. Speaking. Listen and repeat. Ich liebe meine Mutter. Ich liebe meinen Bruder. Ich liebe meine Schwester. Ich liebe meinen Großvater. Ist das Ihr Buch? Ja, das ist mein Buch. Ist das Ihr Hut? Nein, das ist nicht mein Hut. Ist das deine Schwester? Ja, das ist meine Schwester. Ist das dein Ball? Ja, das ist mein Ball. Wo sind meine Schlüssel? Ihre Schlüssel sind im Auto. Wo ist mein Mantel? Ihr Mantel ist auf dem Stuhl. Wo sind meine Bücher? Deine Bücher liegen auf dem Stuhl. Wo ist meine Tasse? Deine Tasse ist im Spülbecken. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Wo ist meine Zeitung? Ihre Zeitung ist auf dem Tisch. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe stehen unter dem Bett. Wo ist die Zeitung? Die Zeitung liegt auf dem Bett. Wo sind die Tassen? Die Tassen sind im Spülbecken. Wo sind die Teller? Die Teller sind im Spülbecken. Lesson 2. Conversation. Listen. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Wo ist meine Zeitung? Ihre Zeitung ist auf dem Tisch. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe stehen unter dem Bett. Wo ist die Zeitung? Die Zeitung liegt auf dem Bett. Listen again. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Wo ist meine Zeitung? Ihre Zeitung ist auf dem Tisch. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe stehen unter dem Bett. Wo ist die Zeitung? Die Zeitung liegt auf dem Bett. Listen and repeat. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Wo ist meine Zeitung? Ihre Zeitung ist auf dem Tisch. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe stehen unter dem Bett. Wo ist die Zeitung? Die Zeitung liegt auf dem Bett. Listen again. Ist das dein Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Wo ist meine Zeitung? Ihre Zeitung ist auf dem Tisch. Wo sind die Schuhe? Die Schuhe stehen unter dem Bett. Wo ist die Zeitung? Die Zeitung liegt auf dem Bett. Lesson 3. Pronunciation. Listen and repeat. Deutschland. Deutsch. Land. Deutschland. Die Brücke. Brücke. Brücke. Die Spülbecken. Spülbecken. Spülbecken. Der Polizist. Polizist. Polizist. Der Bruder. Bruder. Bruder. Das Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wohnzimmer. Hallo, wie heißen Sie? Heißen. Heißen. Der Park. Der Park. Tschüss. Tschüss. Lesson 3. Vocabulary. Listen and repeat. Der Sohn. Der Park. Die Tochter. Ein Baby. Der Vater. Eine Straße. 8 Eier. China. Ein Haus. Eine Wohnung. 7 Stifte. Die Straße. 7 Babys. Russland. Die Mutter. Eine Stadt. Italien. Ägypten. Die Wohnung. Eine Familie. Rom. Ein Land. Das Land. Ein Park. Die Brücke. Paris. Japan. Die Stadt. Brasilien. Moskau. Das Haus. Eine Brücke. 8 Stühle. Lesson 3. Phrases. Listen and repeat. Das Mädchen sitzt auf der Brücke. Der Mann steht auf der Straße. Die Mädchen stehen auf der Brücke. Die Frau sitzt im Park. Diese Straße ist in Paris. Diese Stadt ist in Frankreich. Diese Brücke ist in New York. Diese Stadt ist in den USA. Sie kommen aus Frankreich. Er kommt aus Frankreich. Sie kommt aus Frankreich. Sie kommen aus den USA. Er kommt aus den USA. Sie kommt aus den USA. Der Junge steht nahe am Haus. Das Mädchen steht weit weg vom Haus. Der Hund sitzt nahe am Haus. Das Pferd steht weit weg vom Haus. Dieses Land heißt Italien. Dieses Land heißt Japan. Dieses Land heißt Ägypten. Dieses Land heißt Russland. Japan liegt in der Nähe von China. Japan liegt weit weg von Brasilien. Italien liegt in der Nähe von Frankreich. Italien liegt weit weg von Brasilien. Lesson 3. Speaking. Listen and repeat. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. Wir wohnen in einer Wohnung. Wir wohnen in einem Haus. Wo wohnst du? Ich wohne in Moskau. Ich wohne in Paris. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Rom. Wir wohnen in Moskau. Wir wohnen in Paris. Wo kommst du her? Ich komme aus den USA. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Ägypten. Wir kommen aus Frankreich. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus China. Ich bin Ärztin. Ich heiße Natalie Wächter. Ich bin Polizist. Ich heiße Jonas Baumann. Ich bin Lehrerin. Ich heiße Susi Richter. Ich komme aus Russland. Ich heiße Viktor Popov. Ich heiße Sabine. Hallo, wie heißen Sie? Ich bin Herr Weber. Wie heißt du? Ich heiße Thomas. Nett, dich kennenzulernen. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Schmidt. Nett, Sie kennenzulernen. Ich bin Frau Weber. Tschüss.

Das ist mein Bruder. Er heißt Wladimir. Er schläft im Schlafzimmer. Das ist mein Vater. Er heißt Bertrand. Er ist im Esszimmer. Das ist meine Schwester. Sie heißt Julia. Sie spielt im Park. Lesson 4. Pronunciation. Listen and repeat. Der Kaffee. Kaffee. Kaffee. Ihr Fahrrad ist klein. Fahrrad. Fahrrad. Die Krawatte. Krawatte. Krawatte. Er hat braune Haare. Er hat braune Haare. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Braun. Braun. Mein Kleid ist rosa. Mein Kleid ist rosa. Blau. Blau. Lesson 4. Vocabulary. Listen and repeat. 7 Babys. Grün. Der Vater. Braun. Eine Familie. 9 Hüte. Die Mutter. Eine Jeans. Der Anzug. Ein Pullover. Eine Krawatte. Orange. Ein Baby. Rosa. Lila. Der Pullover. 8 Stühle. 9 Äpfel. Der Gürtel. Ein Gürtel. Das Haus. Ein Haus. Der Sohn. Die Krawatte. Ein Anzug. Gelb. 7 Stifte. Die Socken. Blau. 8 Eier. Die Jeans. Die Tochter. Grau. Lesson 4. Phrases. Listen and repeat. Ihre Socken sind grau. Seine Socken sind lila. Ihr Pullover ist lila. Sein Pullover ist grau. Der große Mann trägt eine Krawatte. Der kleine Mann trägt einen Pullover. Die große Frau trägt Jeans. Die kleine Frau trägt ein T-Shirt. Der große Mann trägt einen schwarzen Anzug. Der kleine Mann trägt einen schwarzen Anzug. Die große Frau trägt einen grauen Anzug. Die kleine Frau trägt einen grauen Anzug. Ihre Hose ist blau. Ihr T-Shirt ist orange. Ihr Mantel ist blau. Ihr Kleid ist orange. Sie hat schwarze Haare. Sie hat graue Haare. Er hat rote Haare. Sie hat braune Haare. Er hat blonde Haare. Er hat weiße Haare. Der Gürtel ist rosa. Das Haus ist braun. Das Haus ist rosa. Der Gürtel ist braun. Dem Mädchen ist kalt. Dem Jungen ist warm. Dem Mann ist kalt. Der Frau ist warm. Der Mann hat Hunger. Der Junge hat Durst. Das Mädchen hat Durst. Der Frau ist kalt. Dem Mann ist heiß. Die Frau hat Hunger. Der Mann hat Durst. Der Junge ist müde. Das Mädchen ist krank. Der Mann ist krank. Die Frau ist müde. Lesson 4. Speaking. Listen and repeat. Mein Kleid ist rosa. Meine Schuhe sind braun. Mein Gürtel ist rosa. Meine Krawatte ist braun. Ich bin groß. Ich habe braune Haare. Ich bin klein. Ich habe rote Haare. Welche Farbe hat sein Pullover? Sein Pullover ist blau. Welche Farbe hat Ihr Anzug? Mein Anzug ist grau. Welche Farbe haben seine Haare? Seine Haare sind braun. Mein Hut ist blau. Meine Krawatte ist orange. Mein Gürtel ist braun. Mein Pullover ist lila. Ich habe Durst. Mir ist warm. Hast du Durst? Ja, ich habe Durst. Ist Ihnen kalt? Nein, uns ist nicht kalt. Haben Sie Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Ist euch warm? Ja, uns ist warm. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Bist du krank? Nein, mir geht es gut. Bist du müde? Ich bin müde. Hallo. Guten Tag.

Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee. Listen. Wann liest du? Listen again. Wann liest du? Listen and repeat. Wann? Liest? Du? Wann liest du? Listen. Ich schreibe morgens und abends. Listen again. Ich schreibe morgens und abends. Listen and repeat. Ich schreibe morgens und abends. Ich schreibe morgens und abends. Listen. Hast du Brüder und Schwestern? Listen again. Hast du Brüder und Schwestern? Listen and repeat. Hast du Brüder? Und? Schwestern? Hast du Brüder und Schwestern? Lesson 1. Vocabulary. Listen and repeat. 16 Gürtel. Der Nachmittag. 18. 18 Bälle. 17 Teller. Der Morgen. Die Nacht. 10 Teller. 20. Eine Familie. Der Mann. Das Krankenhaus. 17. 13. Der Park. 19 Blumen. 14. 19. 20 Bücher. 13 Eier. Die Schule. Der Abend. 15 Krawatten. 15. 10 Tassen. 8 Eier. 14 Tassen. Das Restaurant. 16. Lesson 1. Phrases. Listen and repeat. Die Frauen arbeiten. Die Jungen spielen. Der Mann arbeitet. Das Mädchen spielt. Der Mann ist in dem Krankenhaus. Der Mann ist im Krankenhaus. Die Frauen essen in dem Restaurant. Die Frauen essen im Restaurant. Die Familie ist drinnen. Der Mann und die Frau essen draußen. Er rennt drinnen. Sie rennt draußen. Dieser Mann arbeitet drinnen. Diese Männer arbeiten draußen. Diese Frauen arbeiten drinnen. Diese Frau arbeitet draußen. Es ist morgen. Es ist Nachmittag. Es ist Abend. Es ist Nacht. Die Familie frühstückt drinnen. Die Familie frühstückt draußen. Sie isst drinnen zu Mittag. Sie isst draußen zu Mittag. Er arbeitet morgens. Er arbeitet nachts. Sie spielen nachmittags. Sie sieht abends fern. Er liest vor dem Schlafengehen. Sie liest nach dem Mittagessen. Er trinkt Kaffee vor der Arbeit. Sie trinken Kaffee nach dem Abendessen. 14 kommt nach 13. 15 kommt nach 14. 19 kommt vor 20. 15 kommt vor 16. 17 kommt nach 16. 17 kommt vor 18. 1. Speaking. Listen and repeat. Ich spiele im Park. Ich spiele in der Schule. Ich arbeite im Krankenhaus. Ich arbeite an der Schule. Wir frühstücken drinnen. Wir essen draußen zu Abend. Wir frühstücken draußen. Wir essen drinnen zu Abend. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite morgens. Ich arbeite nachmittags. Ich arbeite nachts. Wo trinken Sie Kaffee? Ich trinke Kaffee in einem Restaurant. Wann trinken Sie Kaffee? Ich trinke morgens Kaffee. Ich trinke abends Kaffee. Wann liest du? Ich lese vor dem Schlafengehen. Wann isst du? Ich esse nach der Arbeit. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Ich bin 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Guten Tag, wie geht es euch? Uns geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut, wie geht es dir? Mir ist kalt. Wann schreiben Sie? Ich schreibe morgens und abends. Was machen Sie nachmittags?

Lesson 2, Vocabulary. Listen and repeat. 2 Tage. Der Morgen. 3 Hände. 10 Zehen. Die Woche. Der Winter. Dienstag. 10. Der Tag. 7 Tage. Der Monat. 20 Bücher. Der Park. Samstag. Der Frühling. 18 Bälle. 20. Der Sommer. Mittwoch. 19 Blumen. Die Schule. Freitag. 1 Hand. Das Jahr. Donnerstag. Sonntag. Finger. 1 Fuß. 4 Finger. Der Herbst. Montag. 18. Lesson 2, Phrases. Listen and repeat. Eine Woche hat 7 Tage. Ein Monat hat 4 Wochen. Ein Jahr hat 12 Monate. Er ist 18 Tage alt. Er ist 18 Wochen alt. Er ist 18 Monate alt. Er ist 18 Jahre alt. Dieser Tag ist ein Freitag. Dieser Tag ist ein Samstag. Dieser Tag ist ein Sonntag. Die Frau riecht am Kaffee. Der Mann riecht an der Blume. Die Frau probiert den Reis. Sie probieren das Brot. Das Brot schmeckt gut. Die Milch schmeckt schlecht. Die Socken riechen schlecht. Die Frau probiert das Brot. Der Apfel schmeckt gut. Der Kaffee schmeckt schlecht. Die Blumen riechen gut. Der Fisch riecht schlecht. Der Mann riecht an der Milch. Die Milch riecht schlecht. Sie probieren den Reis. Der Reis schmeckt gut. Sein Fuß ist im Gras. Ihre Zehen sind im Wasser. Ihre Hände sind an dem Fenster. Seine Finger sind auf dem Tisch. Ein Haus im Winter. Ein Park im Frühling. Eine Stadt im Sommer. Ein Baum im Herbst. Das ist ein Baum im Winter. Das ist ein Baum im Frühling. Das ist ein Baum im Sommer. Das ist ein Baum im Herbst. Lesson 2. Speaking. Listen and repeat. Heute ist Freitag. Ich arbeite. Heute ist Samstag. Ich renne. Heute ist Sonntag. Ich sehe fern. Mit wem isst du zu Mittag? Ich esse mit meiner Schwester zu Mittag. Mit wem essen Sie zu Abend? Ich esse mit meinem Mann zu Abend. Was machst du? Ich spiele ein Spiel mit meiner Schwester. Ich besuche meine Großmutter im Krankenhaus. Das ist meine Familie. Das ist unser Haus. Das sind unsere Gäste. Willkommen in unserem Haus. Willkommen in unserem Hotel. Willkommen in unserem Restaurant. Willkommen in unserem Hotel. Herzlich willkommen in unserem Haus. Das riecht schlecht. Das riecht gut. Das schmeckt schlecht. Das schmeckt gut. Das ist mein Haus im Winter. Das ist mein Haus im Sommer. Das ist mein Hut im Winter. Das ist mein Hut im Sommer. Guten Tag. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Russland. Willkommen in Deutschland. Vielen Dank. Guten Tag, ich heiße Frank Braun. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lang. Nett, Sie kennenzulernen. Guten Morgen. Wie alt ist Ihr Baby? Mein Baby ist 9 Wochen alt. Wie alt ist Ihr Sohn? Mein Sohn ist 18 Monate alt. Lesson 2. Conversation. Listen. Guten Tag. Ich heiße Frank Braun. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lang. Nett, Sie kennenzulernen. Wo wohnen Sie? Ich wohne in dem Roten Haus. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem Restaurant. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite montags, dienstags und donnerstags. Listen again. Guten Tag, ich heiße Frank Braun. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lang. Nett, Sie kennenzulernen. Wo wohnen Sie? Ich wohne in dem Roten Haus. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem Restaurant. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite montags, dienstags und donnerstags. Listen and repeat. Guten Tag, ich heiße Frank Braun. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lang. Nett, Sie kennenzulernen. Wo wohnen Sie? Ich wohne in dem Roten Haus. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem Restaurant. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite montags, dienstags und donnerstags. Listen again. Guten Tag, ich heiße Frank Braun. Wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lang. Nett, Sie kennenzulernen. Wo wohnen Sie? Ich wohne in dem Roten Haus. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem Restaurant. Wann arbeiten Sie? Ich arbeite montags, dienstags und donnerstags. Lesson 3. Pronunciation. Listen. Der Mann spricht Englisch. Listen again. Der Mann spricht Englisch. Listen and repeat. Der Mann spricht Englisch. Der Mann spricht Englisch. Listen. Wir lernen Deutsch. Listen again. Wir lernen Deutsch. Listen and repeat. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Listen. Ihr lernt Englisch. Listen again. Ihr lernt Englisch. Listen and repeat. Ihr lernt Englisch. Ihr lernt Englisch. Listen. Sie lernen Englisch. Listen again. Sie lernen Englisch. Listen and repeat. Sie lernen Englisch. Sie lernen Englisch. Lesson 3. Vocabulary. Listen and repeat. 30 Bälle. 60. 10. 37 Teller. 21 Tassen. 36 Schüsseln. 45. 60 Hüte. 38 Teller. 10 Gürtel. 24 Teller. 40 Teller. 44. 40. 30. 20 Tassen. 35 Schüsseln. 22 Tassen. 20. 39 Teller. 23 Teller. 34 Schüsseln. 50 Krawatten. 50. 25 Teller. Lesson 3. Phrases. Listen and repeat. Er schreibt. Sie liest. Er spricht. Sie spricht. Der Mann liest Chinesisch. Die Frau liest Englisch. Der Junge schreibt Arabisch. Das Mädchen schreibt Deutsch. Er schreibt Arabisch. Er liest Arabisch. Er spricht Arabisch. Sie schreibt Chinesisch. Sie liest Chinesisch. Sie spricht Chinesisch. Das Mädchen spricht Englisch. Der Junge spricht Deutsch. Der Mann spricht Englisch. Die Frau spricht Deutsch. Er schreibt Deutsch. Er liest Deutsch. Er spricht Deutsch. Dieser Mann ist aus Australien. Diese Frau ist aus Russland. Dieses Mädchen ist aus Japan. Dieser Junge ist aus Deutschland. Das ist ein Tier. Das ist ein Mensch. Das sind Tiere. Das sind Menschen. In Ägypten spricht man Arabisch. In China spricht man Chinesisch. In Deutschland spricht man Deutsch. In Australien spricht man Englisch. Dieser Mensch spricht Chinesisch. Dieser Mensch spricht Arabisch. Dieser Mensch spricht Englisch. Dieser Mensch spricht Deutsch. Er unterrichtet die Jungen in Arabisch. Er unterrichtet die Jungen in Englisch. Sie unterrichtet die Mädchen in Chinesisch. Er unterrichtet die Mädchen in Deutsch. Lesson 3. Speaking. Listen and repeat. Ich lese Chinesisch. Ich schreibe Chinesisch. Ich lese Deutsch. Ich schreibe Deutsch. Ich spreche Chinesisch. Ich spreche Arabisch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Deutsch. Sprechen Sie Arabisch? Ja, ich spreche Arabisch. Sprichst du Chinesisch? Nein, ich spreche kein Chinesisch. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Chinesisch? Ja, ich spreche Chinesisch. Entschuldigen Sie. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. Wie alt ist er? Er ist 30 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 35 Jahre alt. Wie viele Teller haben wir? Wir haben 24. Wie viele Schüsseln haben wir? Wir haben 45. Wie viele Gäste haben wir? Wir haben 30. Ich unterrichte Englisch. Er unterrichtet Arabisch. Sie unterrichtet Chinesisch. Unterrichten Sie Deutsch? Ihr lernt Englisch. Sie unterrichten Arabisch. Wir lernen Arabisch. Wer ist dein Lehrer? Frau Lee ist meine Lehrerin. Herr Haddad ist mein Lehrer. Ich unterrichte Chinesisch. Wir lernen Chinesisch. Ich unterrichte Deutsch. Ich lerne Deutsch. Lesson 3. Conversation. Listen. Wie viele Teller haben wir? Wir haben 24. Wie viele Schüsseln haben wir? Wir haben 45. Wie viele Gäste haben wir? Wir haben 30. Listen again. Wie viele Teller haben wir? Wir haben 24. Wie viele Schüsseln haben wir? Wir haben 45. Wie viele Gäste haben wir? Wir haben 30. Listen and repeat. Wie viele Teller haben wir? Wir haben 24. Wie viele Schüsseln haben wir? Wir haben 45. Wie viele Gäste haben wir? Wir haben 30. Listen again. Wie viele Teller haben wir? Wir haben 24. Wie viele Schüsseln haben wir? Wir haben 45. Wie viele Gäste haben wir? Wir haben 30. Lesson 4. Pronunciation. Listen. Ihr Bruder putzt sich die Zähne. Listen again. Ihr Bruder putzt sich die Zähne. Listen and repeat. Ihr Bruder putzt sich die Zähne. Ihr Bruder putzt sich die Zähne. Listen. Die Frau wäscht sich die Haare. Listen again. Die Frau wäscht sich die Haare. Listen and repeat. Die Frau wäscht sich die Haare. Die Frau wäscht sich die Haare. Listen. Die Tochter bürstet sich die Haare. Listen again. Die Tochter bürstet sich die Haare. Listen and repeat. Die Tochter bürstet sich die Haare. Die Tochter bürstet sich die Haare. Lesson 4. Vocabulary. Listen and repeat. 25 Teller. 37 Teller. Die Woche. Die Zahnbürste. Die Zahnpasta. Das Restaurant. Drei Hände. Die Seife. 19 Blumen. Das Kissen. Das Betttuch. 23 Teller. Die Zähne. Das Handtuch. Die Schule. Die Decke. 40 Teller. 39 Teller. Der Morgen. 17 Teller. Die Bürste. 38 Teller. Der Park. Das Krankenhaus. 24 Teller. Der Abend. Der Nachmittag. Lesson 4. Phrases. Listen and repeat. Der Mann weckt seine Frau auf. Der Mann weckt seinen Freund auf. Der Junge wacht auf. Die Frau wacht auf. Das Mädchen wacht auf. Der Mann wacht auf. Die Frau weckt das Mädchen auf. Der Mann weckt den Jungen auf. Der Ball ist auf seinem Fuß. Der Ball ist auf seinem Finger. Der Ball ist auf seinem Gesicht. Die Straße ist nass. Die Hemden sind trocken. Die Hunde sind nass. Die Katze ist trocken. Die Pferde sind nass. Die Pferde sind trocken. Ihre Haare sind nass. Ihre Haare sind trocken. Die Socken sind schmutzig. Das Hemd ist sauber. Ihr Gesicht ist schmutzig. Sein Gesicht ist sauber. Das Hemd ist schmutzig. Das Hemd ist nass. Das Hemd ist sauber und trocken. Die Frau bürstet sich die Haare. Der Mann putzt sich die Zähne. Die Mädchen bürsten sich die Haare. Die Jungen putzen sich die Zähne. Die Mutter weckt ihre Tochter auf. Die Tochter bürstet sich die Haare. Ihr Bruder putzt sich die Zähne. Der Vater wäscht sich das Gesicht. Die Eltern lesen im Wohnzimmer. Die Frau schläft im Schlafzimmer. Das Mädchen liest im Schlafzimmer. Der Junge schläft im Wohnzimmer. Lesson 4, Speaking. Listen and repeat. Wo ist Mama? Sie ist im Badezimmer. Wo ist Papa? Er ist in der Küche. Warum wäschst du dir die Hände? Ich wasche mir die Hände, weil sie schmutzig sind. Warum trägst du einen Pullover? Ich trage einen Pullover, weil mir kalt ist. Warum ist Papa in der Küche? Papa ist in der Küche, weil er kocht. Warum wäscht Mama den Hund? Mama wäscht den Hund, weil er schmutzig ist. Warum trinkst du Wasser? Ich trinke Wasser, weil ich Durst habe. Warum bist du im Badezimmer? Ich bin im Badezimmer, weil ich mir die Hände wasche. Ich wasche mir die Hände vor dem Mittagessen. Ich putze mir die Zähne nach dem Frühstück. Ich trinke Kaffee nach dem Abendessen. Warum riecht der Hund schlecht? Weil er schmutzig und nass ist. Warum riechen die Betttücher gut? Weil sie sauber sind. Warum sind die Leute im Esszimmer? Weil sie zu Abend essen. Warum sind die Leute in der Küche? Weil sie Teller waschen. Warum sind die Leute im Wohnzimmer? Weil sie fernsehen. Was kaufst du? Ich kaufe Blumen. Wie viele Blumen kaufst du? Ich kaufe 9 Blumen. Warum kaufst du Blumen? Ich kaufe Blumen, weil ich heute Nachmittag meine Großmutter besuche. Wo wohnt deine Großmutter? Sie wohnt in New York. Lesson 4, Conversation. Listen. Was kaufst du? Ich kaufe Blumen. Wie viele Blumen kaufst du? Ich kaufe 9 Blumen. Warum kaufst du Blumen? Ich kaufe Blumen, weil ich heute Nachmittag meine Großmutter besuche. Wo wohnt deine Großmutter?

Das Obst. Schokolade. Das Brot. Der Schmuck. Ein Supermarkt. Ein Juweliergeschäft. Das Fleisch. Das Gemüse. Lesson 1. Phrases. Listen and repeat. Die Frauen haben Regenschirme. Er hat eine Eintrittskarte. Sie trägt eine Sonnenbrille. Die Männer haben eine Leiter. Er braucht eine Leiter. Er braucht ein Handtuch. Sie braucht Seife. Sie braucht eine Sonnenbrille. Sie braucht Geld. Er hat Geld. Das Geld ist auf dem Tisch. Er braucht Geld. Sie hat Geld. Er braucht einen Regenschirm. Sie hat einen Regenschirm. Sie kaufen Fleisch. Er kauft Kleidung. Sie kauft Spielzeug. Sie kaufen Gemüse. Das Weiße Haus ist alt. Das grüne Auto ist neu. Das rote Haus ist neu. Das blaue Auto ist alt. Er verkauft Obst. Er verkauft Autos. Sie verkauft Gemüse. Sie verkauft Blumen. Dieses Geschäft verkauft alten Schmuck. Dieses Geschäft verkauft neuen Schmuck. Dieses Geschäft verkauft alte Bücher. Dieses Geschäft verkauft neue Bücher. Das Mädchen möchte Schokolade. Der Junge möchte ein Spielzeug. Die Frau möchte Schmuck. Der Hund möchte das Fleisch. Sie braucht einen Mantel. Sie möchte einen lila Mantel. Er braucht eine Brille. Er möchte eine rote Brille. Lesson 1. Speaking. Listen and repeat. Ich habe eine Sonnenbrille. Ich brauche eine Sonnenbrille. Sie haben eine Eintrittskarte. Brauchen Sie eine Eintrittskarte? Brauchst du die Schlüssel? Ja, ich brauche die Schlüssel. Brauchst du Geld? Ja, ich brauche Geld. Mein Fernseher ist kaputt. Mein Spielzeug ist kaputt. Meine Leiter ist nicht kaputt. Meine Brille ist nicht kaputt. Entschuldigen Sie bitte, wo ist der Supermarkt? Der Supermarkt ist in der Nähe der Brücke. Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Bäckerei? Die Bäckerei ist in der Goethestraße. Ich brauche einen neuen Fernseher. Warum brauchen Sie einen neuen Fernseher? Weil mein alter Fernseher kaputt ist. Ich brauche einen neuen Regenschirm. Warum brauchst du einen neuen Regenschirm? Weil mein alter Regenschirm kaputt ist. Was kaufst du ein? Ich kaufe Obst und Schokolade ein. Was kaufen Sie ein? Ich kaufe Fleisch und Gemüse ein. Wo ist der Baumarkt? Der Baumarkt ist nahe bei der Buchhandlung. Was brauchst du? Ich brauche eine neue Leiter. Warum brauchst du eine neue Leiter? Weil meine alte Leiter kaputt ist. Lesson 1. Conversation. Listen. Wo ist der Baumarkt? Der Baumarkt ist nahe bei der Buchhandlung. Was brauchst du? Ich brauche eine neue Leiter. Warum brauchst du eine neue Leiter? Weil meine alte Leiter kaputt ist. Listen again. Wo ist der Baumarkt? Der Baumarkt ist nahe bei der Buchhandlung. Was brauchst du? Ich brauche eine neue Leiter. Warum brauchst du eine neue Leiter? Weil meine alte Leiter kaputt ist. Listen and repeat. Wo ist der Baumarkt? Der Baumarkt ist nahe bei der Buchhandlung. Was brauchst du? Ich brauche eine neue Leiter. Warum brauchst du eine neue Leiter? Weil meine alte Leiter kaputt ist. Listen again. Wo ist der Baumarkt? Der Baumarkt ist nahe bei der Buchhandlung. Was brauchst du? Ich brauche eine neue Leiter. Warum brauchst du eine neue Leiter? Weil meine alte Leiter kaputt ist. Lesson 2. Pronunciation. Listen. Wie viel kostet der Tee? Listen again. Wie viel kostet der Tee? Listen and repeat. Wie viel kostet der Tee? Wie viel kostet der Tee? Listen. Der Mann mag Äpfel. Listen again. Der Mann mag Äpfel. Listen and repeat. Der Mann mag Äpfel. Der Mann mag Äpfel. Listen. Wie viel kosten die Karotten? Listen again. Wie viel kosten die Karotten? Listen and repeat. Wie viel? Kosten? Die Karotten. Wie viel kosten die Karotten? Listen. Ich lese gern. Listen again. Ich lese gern. Listen and repeat. Ich lese gern. Ich lese gern. Lesson 2, Vocabulary. Listen and repeat. Golf. Der Film. Ein neuer Fernseher. Das Brot. 10 €. Ein Theaterstück. Die Eintrittskarte. Fußball. 15 £. Ein alter Fernseher. $5. Der Saft. Die Torte. 5 €. Ein Film. Ein Konzert. Das Spielzeug. Tennis. Ein altes Telefon. Das Konzert. Ein neues Telefon. Der Tee. Die Sonnenbrille. 20 €. Das Obst. Das Theaterstück. Die Karotten. Die Orangen. Lesson 2, Phrases. Listen and repeat. Sie sehen sich einen Film an. Sie sehen sich ein Theaterstück an. Sie hören sich ein Konzert an. Sie hören Radio. Das Mädchen trinkt Saft. Der Mann und die Frau trinken Tee. Der Mann isst eine Karotte. Die Frau isst eine Orange. Der Junge mag Orangen. Der Junge mag keine Karotten. Das Mädchen mag Pferde. Das Mädchen mag keinen Orangensaft. Der Mann mag Äpfel. Der Junge mag kein Obst. Die Frauen mögen Tee. Das Mädchen mag die roten Schuhe nicht. Die Frauen spielen Golf. Die Frauen spielen Fußball. Die Frauen spielen Tennis. Sie rennt gern. Sie liest gern. Er kocht gern. Er schwimmt gern. Das Mädchen spielt nicht gern Fußball. Der Mann spielt gern Fußball. Der Junge spielt nicht gern Tennis. Die Frau spielt gern Tennis. Der Mann hat weniger Tee als seine Frau. Das Mädchen hat weniger Brot als ihr Freund. Die Frau hat weniger Saft als ihr Sohn. Der Mann hat weniger Torte als sein Sohn. Ihm gefällt dieses Konzert. Ihm gefällt dieses Konzert nicht. Er mag Orangen. Er mag keine Orangen. Das Hemd kostet 12 Pfund. Das Buch kostet $15. Die Sonnenbrille kostet 20 Euro. Lesson 2, Speaking. Listen and repeat. Was machen Sie gern? Ich spiele gern Fußball. Ich lese gern. Was machst du gern? Ich höre gern Radio. Ich koche gern. Welches Tier ist groß? Dieses Tier ist groß. Welches Tier ist klein? Dieses Tier ist klein. Welches Obst ist rot? Dieses Obst ist rot. Welches Obst ist grün? Dieses Obst ist grün. Welches Spielzeug ist groß? Das blaue Spielzeug ist groß. Welches Spielzeug ist klein? Das gelbe Spielzeug ist klein. Welches Hemd ist braun? Das große Hemd ist braun. Welches Hemd ist rosa? Das kleine Hemd ist rosa. Wer trägt ein blaues T-Shirt? Welches T-Shirt ist rot? Wer spielt Golf? Welcher Ball ist weiß? Wer trägt eine Sonnenbrille? Welche Sonnenbrille ist rosa? Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Sie kostet 40 Euro. Wie viel kostet das belegte Brot? Es kostet 3 Pfund. Wie viel kostet der Orangensaft? Er kostet $1. Welche Schuhe gefallen Ihnen? Mir gefallen die schwarzen Schuhe. Wie viel kosten sie? Sie kosten 60 Euro. Lesson 2, Conversation. Listen. Was machen Sie gern? Ich spiele gern Fußball. Welche Schuhe gefallen Ihnen? Mir gefallen die schwarzen Schuhe. Wie viel kosten sie?

Das Obst. Holz. Das Spielzeug. Das Juweliergeschäft. Das Brot. Der Baumarkt. Die Kleidung. Ein Supermarkt. Ein altes Telefon. Ein Holzteller. Ein neues Telefon. Ein Plastikteller. Eine Plastikschüssel. Der Regenschirm. Das Fleisch. Ein neuer Fernseher. Ein alter Fernseher. Die Sonnenbrille. Der Supermarkt. Lesson 3. Phrases. Listen and repeat. Der Tisch ist aus Holz. Der Stuhl ist aus Plastik. Die Leiter ist aus Metall. Das ist aus Holz. Das ist aus Plastik. Das ist aus Papier. Das ist aus Metall. Dieses Auto ist preiswert. Dieses Auto ist teuer. Dieses Kleid ist preiswert. Dieses Kleid ist teuer. Dieser Fernseher ist schwer. Dieser Tisch ist schwer. Diese Münze ist leicht. Dieses Betttuch ist leicht. Dieser Stuhl ist leicht. Dieser Laptop ist leicht. Dieses Bett ist schwer. Sie sind schnell. Sie sind langsam. Er ist schnell. Es ist schnell. Sie ist leicht. Das ist schwer. Sie ist langsam. Dieses Tier ist schnell. Dieses Tier ist schneller. Dieses Tier ist langsam. Dieses Tier ist langsamer. Der alte Mann hat graue Haare. Die alte Frau hat weiße Haare. Die junge Frau hat schwarze Haare. Der junge Mann hat blaue Haare. Der alte Mann ist Lehrer. Die alte Frau ist Ärztin. Die junge Frau ist Lehrerin. Der junge Mann ist Arzt. Er hat einige Äpfel. Er hat mehr Äpfel. Er hat die meisten Äpfel. Sie hat einige Bücher. Sie hat mehr Bücher. Sie hat die meisten Bücher. Er hat einige Stifte. Er hat mehr Stifte. Er hat die meisten Stifte. Lesson 3.

Ein Supermarkt. Das Brot. Der Supermarkt. Das Juweliergeschäft. Der Regenschirm. Lesson 4. Phrases. Listen and repeat. Er hat Geld. Sie hat weniger Geld als er. Sie hat Brot. Er hat weniger Brot als sie. Der Mann hat etwas Reis. Das Mädchen hat weniger Reis. Die Frau hat am wenigsten Reis. Das Mädchen hat etwas Torte. Die Frau hat weniger Torte. Der Mann hat am wenigsten Torte. Diese Krawatten sind gleich. Diese Krawatten sind verschieden. Diese Münzen sind gleich. Diese Münzen sind verschieden. Einige der Bälle sind gelb. Keiner der Bälle ist gelb. Alle Bälle sind gelb. Alle Bälle sind rot. Einige der Bälle sind rot. Kein Ball ist rot. Keiner der Bälle ist grün. Kein Ball ist grün. Keiner der Bälle ist blau. Kein Ball ist blau. Einige Kinder sitzen. Alle Kinder sitzen. Kein Kind sitzt. Keine der Blumen ist aus Plastik. Einige Blumen sind aus Plastik. Alle Blumen sind aus Papier. Einige Blumen sind aus Papier. Das Fenster ist offen. Die Tür ist geschlossen. Das Buch ist offen. Das Buch ist geschlossen. Die Tür ist offen. Das Fenster ist geschlossen. Der Supermarkt ist geöffnet. Der Supermarkt ist geschlossen. Die Bäckerei ist geöffnet. Die Bäckerei ist geschlossen. Lesson 4. Speaking. Listen and repeat. Dieser Stuhl ist zu klein. Dieses Fahrrad ist zu teuer. Du bist zu groß. Ich bin zu klein. Diese Sonnenbrille ist zu groß. Dieser Mantel ist zu klein. Dieser Schuh passt. Diese Jeans ist zu groß. Diese Jeans ist zu klein. Diese Jeans passt. Welche Schuhe sind zu groß? Welche Schuhe sind zu klein? Welche Schuhe passen? Passt das Kleid? Ja, es passt. Passt das Hemd? Nein, es ist zu groß. Passt die Brille? Nein, sie ist zu klein. Passt der Hut? Nein, er ist zu groß. Mein Hut ist zu groß. Meine Brille ist zu klein. Meine Brille ist zu groß. Mein Hut ist zu klein. Möchtest du dieses T-Shirt? Nein, ich möchte dieses T-Shirt nicht. Warum nicht? Weil es zu groß ist. Passt der Mantel? Nein, er ist zu klein. Dieser Mantel ist größer. Welche Katzen gefallen dir? Mir gefallen alle Katzen. Welche Spielsachen gefallen dir? Mir gefallen alle Spielsachen. Möchten Sie etwas Torte? Ja, bitte. Vielen Dank. Gern geschehen. Das ist die größte blaue Torte. Wie viel kostet sie? Sie kostet $25. Lesson 4: Conversation. Listen. Heute bin ich 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte gefällt dir am besten? Ich möchte die blaue Torte. Möchtest du die große oder die kleine Torte? Ich möchte die große Torte. Mein Sohn ist heute 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte möchten Sie? Ich möchte die blaue Torte. Möchten Sie die große oder die kleine Torte? Ich möchte die große Torte. Das ist die größte blaue Torte. Wie viel kostet sie? Sie kostet $25. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen again. Heute bin ich 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte gefällt dir am besten? Ich möchte die blaue Torte. Möchtest du die große oder die kleine Torte? Ich möchte die große Torte. Mein Sohn ist heute 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte möchten Sie? Ich möchte die blaue Torte. Möchten Sie die große oder die kleine Torte? Ich möchte die große Torte. Das ist die größte blaue Torte. Wie viel kostet sie? Sie kostet $25. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen and repeat. Heute bin ich 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte gefällt dir am besten? Ich möchte die blaue Torte. Möchtest du die große oder die kleine Torte? Ich möchte die große Torte. Mein Sohn ist heute 4 Jahre alt. Ich möchte eine Torte. Welche Torte möchten Sie? Ich möchte die blaue Torte. Möchten Sie die große oder die kleine Torte?

Die Bücherei. Das Hotel. Die Frau. 5 Euro. Das Fahrrad. Ein Auto. Lesson 1. Phrases. Listen and repeat. Sie arbeitet in der Bank. Er arbeitet bei der Post. Sie arbeiten im Café. Sie liest in einem Café. Sie lesen in einer Bücherei. Er liest in einem Museum. Die Männer sind bei der Arbeit. Die Familie ist zu Hause. Die Männer kochen in der Küche. Der Mann kocht zu Hause. Die Kinder lesen in der Schule. Das Mädchen liest zu Hause. Die Kinder sind zu Hause. Die Kinder gehen zur Schule. Die Kinder sind in der Schule. Die Frau ist zu Hause. Die Frau geht zur Post. Die Frau ist in der Post. Sie geht zur Arbeit. Sie geht zur Schule. Sie geht zur Bücherei. Sie geht ins Café. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Das Fahrrad steht hinter dem Haus. Das Pferd steht vor dem Museum. Die Frau steht hinter dem Mann. Der Mann steht hinter dem Auto. Der Mann steht neben dem Auto. Der Mann ist vor dem Auto. Die Frau ist im Museum. Der Mann steht auf dem Stuhl. Der Junge ist unter dem Tisch. Das Tier steht hinter dem Auto. Das Tier ist unter dem Haus. Das Tier liegt auf dem Auto. Das Tier ist im Haus. Das Tier steht vor dem Haus. Das Tier steht neben dem Auto. Lesson 1. Speaking. Listen and repeat. Ich bin zu Hause. Ich bin bei der Arbeit. Ich bin in der Schule. Ich gehe zur Apotheke. Wohin geht ihr? Wir gehen zur Bücherei. Ich gehe ins Krankenhaus. Wir gehen zum Stadion. Wohin geht er? Er geht zur Schule. Sie gehen zum Café. Wohin gehen Sie? Wir gehen zum Theater. Ich gehe zum Hotel.

Wir brauchen einen Stadtplan. Verkaufen Sie Stadtpläne in der Buchhandlung? Ja, Sie verkaufen Stadtpläne in der Buchhandlung. Guten Tag. Wir brauchen einen Stadtplan. Die Stadtpläne sind hinter den Zeitungen. Ich möchte diesen Stadtplan kaufen. Wie viel kostet er? Er kostet 5 €. Möchten Sie in bar bezahlen? Nein, danke. Ich möchte mit einer Kreditkarte bezahlen. Wohin möchten Sie gehen? Wir möchten zur Post gehen. Die Post ist neben der Buchhandlung. Lesson 2 – Pronunciation. Listen. Die Post ist nahe beim Restaurant. Listen again. Die Post ist nahe beim Restaurant. Listen and repeat. Die Post ist nahe beim Restaurant. Die Post ist nahe beim Restaurant. Listen. Sie sind bei der Arbeit. Listen again. Sie sind bei der Arbeit. Listen and repeat. Sie sind bei der Arbeit. Sie sind bei der Arbeit. Listen. Er steigt aus der U-Bahn aus. Listen again. Er steigt aus der U-Bahn aus. Listen and repeat. Er steigt aus der U-Bahn aus. Er steigt aus der U-Bahn aus. Lesson 2 – Vocabulary. Listen and repeat. Das Auto. Das Taxi. Die U-Bahn. Der Bus. Die Tankstelle. Eine Tür. Männer. Der Mantel. Ein Auto. Die Sonnenbrille. Das Hotel. Die Bücherei. Brot und Wasser. Die Frau. Die Eintrittskarte. Die Leiter. Ein blaues Hemd. Die Tür. Das Theater. Ein Mantel. Eine Straße. Das Museum. Die Post. Frauen. Das Stadion. Die Straße. Die Bank. 4 Männer. Golf. Das Café. Der Regenschirm. Lesson 2 – Phrases. Listen and repeat. Die Kinder stehen Schlange. Die Männer stehen Schlange. Die Frauen stehen Schlange. Die erste Ziffer ist 3. Die zweite Ziffer ist 9. Die dritte Ziffer ist 7. Er ist bei der Arbeit. Er fährt nach Hause. Er ist zu Hause. Sie sind zu Hause. Sie fahren zur Schule. Sie sind in der Schule. Sie fahren ins Theater. Er arbeitet im Theater. Sie sitzt im Theater. Er fährt mit dem Bus. Sie fährt mit der U-Bahn. Sie fahren mit dem Taxi. Diese Leute fahren mit der U-Bahn. Diese Leute fahren mit dem Bus. Diese Leute fahren mit dem Taxi. Sie steigen aus der U-Bahn aus. Sie steigt in den Bus ein. Er steigt aus dem Bus aus. Er steigt in den Bus ein. Sie steigt aus dem Bus aus. Die Bushaltestelle ist vor dem Park. Das Museum ist neben dem Park. Die Tankstelle ist weit weg von der Stadt. Die Post ist nahe beim Restaurant. Das Taxi biegt links ab. Das Taxi fährt geradeaus. Das Taxi biegt rechts ab. Der Bus biegt links ab. Das Auto biegt rechts ab. Lesson 2, Speaking. Listen and repeat. Wo ist die Toilette? Es ist die erste Tür rechts. Es ist die zweite Tür links. Es ist die erste Tür links. Welcher Mantel ist deiner? Mein Mantel ist der rote. Es ist der vierte Mantel hier. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte zu meinem Hotel fahren. Wir möchten zum Theater fahren. Ich möchte zum Stadion fahren. Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie diesen Platz? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Sie haben den dritten Platz von links. Wo sitzt Sabine? Sie sitzt auf Platz Nummer 8. Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich laufe zur Schule. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Wie kommst du zur Schule? Ich fahre mit dem Bus. Wohin gehen Sie? Ich gehe zur U-Bahn-Haltestelle. Biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus. Biegen Sie rechts ab. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bushaltestelle? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Hotel beim Museum? Gehen Sie zur dritten Straße und biegen Sie links ab. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bücherei? Gehen Sie zum Museum und biegen Sie rechts ab. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zu einer Bank? Gehen Sie geradeaus bis zum Park. Die Bank ist rechts. Lesson 2, Conversation. Listen. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen again. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen and repeat. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen again. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Gern geschehen. Listen. Entschuldigen Sie bitte, möchten Sie diesen Platz? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Listen again. Entschuldigen Sie bitte, möchten Sie diesen Platz? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Listen and repeat. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie diesen Platz? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Listen again. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie diesen Platz? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Lesson 3, Pronunciation. Listen. Es ist 9 Uhr. Listen again. Es ist 9 Uhr. Listen and repeat. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Listen. Die Männer warten im Bahnhof. Listen again. Die Männer warten im Bahnhof. Listen and repeat. Die Männer warten im Bahnhof. Die Männer warten im Bahnhof. Listen. Es ist 12 Uhr. Listen again. Es ist 12 Uhr. Listen and repeat. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. Listen. Sie wartet im Café. Listen again. Sie wartet im Café. Listen and repeat. Sie wartet im Café. Sie wartet im Café. Lesson 3, Vocabulary. Listen and repeat. Der Zug. Die Bücherei. Ein neues Telefon. 9 Minuten. Der Bahnhof. 3 Stunden. Ein kaputtes Telefon. Das Museum. Das Hotel. 56 Sekunden. Der Busbahnhof. Das Theater. Das Flugzeug. 2 Stunden. Der Bus. 47 Sekunden. Das Stadion. Die Bank. Das Café. Das Taxi. 18 Minuten. $5. Der Flughafen. Die Post. Ein altes Telefon. Die Tankstelle. Die U-Bahn. Lesson 3. Phrases. Listen and repeat. Der Mann ist im Flugzeug. Die Frau schläft im Zug. Die Leute steigen aus dem Bus aus. Ein Flughafen am Nachmittag. Ein Bahnhof am Morgen. Ein Busbahnhof bei Nacht. Der Mann trägt eine Uhr. Diese Uhr ist in einem Bahnhof. Die Frau trägt eine Uhr. Diese Uhr ist in einem Flughafen. Die Uhr liegt auf dem Tisch. Die Uhr steht auf dem Tisch. Die Uhr liegt neben dem Spülbecken. Die Uhr steht neben dem Spülbecken. Es ist 1 Uhr. Es ist 2 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 12 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 15 Uhr. Es ist 19 Uhr. Es ist 23 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 13 Uhr. Es ist 20 Uhr. Sein Koffer ist rot. Ihre Koffer sind schwarz. Ihr Koffer ist blau. Sie hat einen Koffer. Sie hat ihren Reisepass. Sie hat ein Flugticket. Ihre Platznummer ist 61. Seine Zimmernummer ist 62. Das kostet 63 Euro. Er ist 64 Jahre alt. Lesson 3. Speaking. Listen and repeat. Entschuldigen Sie bitte. Wie viel Uhr ist es? Es ist 5 Uhr. Vielen Dank. Es ist 8.30 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 5.15 Uhr. Es ist 5.45 Uhr. Es ist 1.15 Uhr. Es ist 1.45 Uhr. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Die Fahrkarte kostet 60 Euro. Um wie viel Uhr fährt der Zug ab? Der Zug fährt um 1.30 Uhr ab. Der Zug fährt in 30 Minuten ab. Um wie viel Uhr kommt der Flug an? Welcher Flug? Der Flug aus Paris. Er kommt um 15.42 Uhr an. Es ist 14.42 Uhr. Der Flug kommt in einer Stunde an. Wie viel kostet dieser Fotoapparat? Er kostet 75 Euro. Wie viel kostet diese Sonnenbrille? Sie kostet 80 Pfund. Wie viel kostet diese